Niederkassel, Schneefelder am Rhein, 24. März 1986. Stood outside every sun, stood outside your own lot, just under the lines of sharp signs, find the script and find the form. Fünf Gedanken in roter Tinte. Als ich 3 oder 4 Jahre alt war, erwischte ich mich selbst beim Lügen. Das war der Moment, in dem ich begann, an mich zu glauben, pragmatisch mit dem Wahnsinn umgehen. Ich habe keine Konkurrenz, weil ich mit niemandem konkurriere. Wenn ich schöpferisch bin, versuche ich nicht nachzudenken, sondern mich zu konzentrieren. Es ist gut, in großen Buchstaben und mit einem dicken Stift zu schreiben, weil man weniger Worte braucht. Jaco. Jaco Pastorius ging durch den Schnee von Reit nach Havona. Über die letzte Tournee einer Jazzlegende. Feature von Jan Decker. Es ist unsere Geschichte. Ich stelle die Anlage an, schnalle meinen E-Bass um und spiele mit. Ich versuche, Jaco einzuholen. Aber er ist einfach zu schnell. Als Jugendliche hörten wir Jacos Platten rauf und runter. In dieser Zeit lebte er für eine Weile in Stuttgart. Wir tauchten vor dem Haus auf, in dem Jaco leben sollte, bis zu 3 Mal in der Woche. Kein Musiker der Stuttgarter Szene wusste damals, wo er sich aufhielt. Zu meinem 15. Geburtstag schenkte mir mein Vater einen Bass. Der Winter 1986 war kalt und hartnäckig. Schneeverwehungen überall und meterhohes Treibeis an der Ostsee. Noch Anfang März hielt uns die Kälte fest im Griff. Dauerfrost zwischen minus 25 und minus 30 Grad. Es war der Winter, in dem ich beschloss, Bassist zu werden. Und wer damals Bassist werden wollte, kannte nur ein Vorbild. Jaco Pastorius. Hallo, ich bin der Bernie Adamkiewicz. Gitarrist, Komponist, Produzent. Gut, da haben wir da gesessen und dann war ein berühmter Arrangeur, der eine ganze Mappe voll hatte, oder eine ganze Aktentasche voll für diese Stücke, die geplant waren. Und dann ging dann Jaco zu ihm hin und sagte, es tut mir leid, wir brauchen deine Arrangements nicht. Du wirst bezahlt, aber wir machen das anders. Und dann kam Herbie Hancock dazu und dann haben die angefangen. Das heißt, Joni Mitchell hat es, glaube ich, einmal vorgespielt. Es gab keine Noten. Und dann haben die alle mitgespielt. Wie aus der Luft gegriffen. Fantastisch gespielt und gesungen. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Konzert, als er mit der Weather Report Band gespielt hat in Siegen. Ich schüttel Joe Savinos Hand und sagte, okay, hallo. Und dann schüttel ich Jacos Hand und da sagte er, I know you. Und da sagte ich, ja, ich weiß nicht, I know you from New York. Und von dem an bin ich eigentlich fast bei jedem Konzert mitgefahren. Hab dann mit ihm im Hotelzimmer geschlafen und da begann meine Freundschaft. Steven kannte einen DJ vom American Forces Network, der ein Format namens Jazz Talk sendete. Der DJ hieß Bill Barnes. Durch ihn hatte ich zum ersten Mal von dem schmächtigen Jungen aus Florida gehört, der die Buntstäbe aus seinem Bass mit einer Zange entfernt, die Löcher mit Füllmasse gestopft und 10 Schichten Lack auf das Griffbrett aufgetragen hatte. So entstand der verlockendste Klang, der jemals von einem Bass ausgegangen war. Jaco war ein unscheinbarer sportlicher Typ aus Florida, der mit seinem Bass in der Hand zum unbesiegbaren Superman wurde. Ja, hallo, mein Name ist Beredi Lagrein, bin Gitarrist. Seit ich ein Teenager war, war ich schon ein Riesenfan von Jaco Pastorius. Und dann habe ich im Village Voice ich gelesen, dass er da in einem Club spielt. Ich habe aber da auch damals eine Woche lang gespielt in einem anderen Club. Als ich dann fertig war, rannte ich immer schnell rüber zu einem anderen Club, weil er glücklicherweise hat er später angefangen wie ich. Wir haben bis um 7 Uhr morgens gespielt. 6 Monate danach, glaube ich, waren wir auf Tour. Diese Musik hat mich sehr, sehr beeinflusst natürlich. Und dann, da spielt der Bass. Die Kinder der GIs waren begnadete Verschwörungstheoretiker. Einer hatte Elvis in einer Tankstelle auf dem Kasernengelände gesehen, ein anderer traf Buddy Holly in einem Puff in der Heidelberger Altstadt. Nichts davon stimmte. Aber dass Jacko in Stuttgart leben sollte, elektrisierte mich. Mein Freund Steven und ich setzten uns in den Zug. Wir fuhren den Neckar entlang. Im Stuttgarter Kopfbahnhof stiegen wir aus. Wir hielten nach einem schmächtigen Jungen mit Fender Jazzbass Ausschau. Bis zu 3 Mal in der Woche wiederholten wir die Zugfahrt. Jacko fanden wir nicht. Weather Report is an amazing band in that it's impossible to put a musical label on it. I don't know whether this is something you set out to do. Thank you. That's a very nice compliment. Thank you. Und dann hat sich ein paar Tage lang hingesetzt im Garten und hat Bass geübt. Ich sag, was los? Was übst du denn auf einmal so? Ja, ich spiele mit John McLaughlin zusammen. Und eigentlich bin ich schneller als er. Und John McLaughlin galt ja eigentlich so als der schnellste Instrumentalist und sagte, I'm gonna outdo him. In Los Angeles habe ich dann mit Jacko in einem Hotel gewohnt, ein sehr, sehr bekanntes Hotel, wo auch sehr viele berühmte Leute absteigen. Und dann war da auch Carlos Santana. Und dann hat Carlos immer gesagt, Jacko, wenn du einen Gitarristen brauchst, ich bin jederzeit da. Dann hat der Jacko mich aber schon vorgestellt als Gitarristen. Aber du hast ja schon einen Gitarristen. Und ich sag, um Gottes Willen. Er war dann auch musikalischer Leiter der Joni Mitchell Tour. Das war kräfteraubend oder auch, er musste sehr viel dafür arbeiten und musste Verantwortung übernehmen. Und später ging es immer mehr dazu, dass er seine eigenen Sachen entwickelt hat. Das heißt also, dass dann später in Word of Mouth in einem großen Orchester mündete und das fing vielleicht 79 an, dass er auch schon mal öfter Alkohol trank. Das war auch bei der Produktion zu Word of Mouth ersichtlich, dass ihn das behindert hat. Weather Report hieß die Band, die den jungen Mann aus Florida in den Rock-Olymp katapultierte. Oder umgekehrt. Denn seit Jacko bei Weather Report mitspielte, füllten sie große Stadien. Er hatte Joe Zawinul vor einem Konzert in Miami mit den Worten angesprochen: Mein Name ist John Francis Pastorius III. Und ich bin der beste E-Bassist der Welt. Am 1. April 1976 wurde er in die Band aufgenommen. 10 Jahre später war der Fusion-Sound eine verblichene Legende. Disco und New Wave gaben den Ton an. Auch der Wetterbericht war nicht vielversprechend. Minus 15 bis minus 22 Grad Celsius. Steven gab auf. Er glaubte das Gerücht nicht mehr, dass Jacko in Stuttgart leben sollte. Dann griff Superman in mein Leben ein. Bill Barnes kannte den Stuttgarter Stadtteil, in dem Jacko lebte. Die Straße, das Haus. Er wusste, dass ich zu spät kam. Jacko war zu einer Tour in kleiner Besetzung aufgebrochen. Er würde mit Birelli Lagren und anderen Jazzmusikern aus Europa in Bozen, Brescia, Regione, Neapel, Rom, Mailand, Mestre, Graz, Salzburg, Dortmund, Münster und Köln spielen. Dann drückte Bill Barnes mir eine Konzertkarte in die Hand. Haus der Kultur, Bozen, 4. März 1986. Es war das erste Konzert der Tour. Am nächsten Tag setzte ich mich in den Zug nach Bozen. Auf meinem Walkman lief das Ira Sullivan Quintett. Balje de Ninja, Tanz des Mädchens. Die Eisblumen am Zugfenster lachten. Ich tanzte mit jeder Note von Jackos Bass. Everybody silencio, por favor, you dig. Also, mein Name ist Tommy Böretz. Ich spiele Schlagzeug und habe das Glück gehabt, mit Jaco Pastorius während einer Tournee in Italien zu spielen. Und das war eben 1986. als Weather Report in Wien gespielt haben, ihr erstes Konzert. Leider habe ich dieses nicht gehört, aber ich habe den Pastor sehr wohl gesehen, und zwar in einer Diskothek nach dem Konzert. Dort hat er auch getanzt, und ein anderer Freund von mir, der Seidel Hannes, hat mit ihm auf der Tanzfläche freudestrahlend getanzt, und beide waren ganz einfach riesig gut aufgelegt. Auf irgendeinem Berg oben haben die geprobt. Er kam mit einem Bundpass und hatte aber kein Fretless. Und ich hatte da ein paar, zwei, drei rumstehen. Hatte mich gefragt, anstandsweise, ob ich sich eins ausliehen könnte für die Tour. Mein ist gerade in Reparation, hat er gesagt. Ich sage, natürlich, kein Problem, das ist eine Ehre. Ich habe es auch relativ leicht gefunden und bin angekommen. Und da gab es natürlich nichts, nur ein Hotel und einen Raum, wo wir probten. Bin mit dem Pirelli runter in den Keller gegangen, wo ich mein Schlagzeug aufgebaut habe. Der Jaco ist aber nicht runtergekommen. Also das heißt, ich habe eigentlich mit dem Pirelli zu zweit gejammt. Während der Zugfahrt las ich die Artikel, die Bill Barnes in eine Pressemappe gelegt hatte. Wenn es mir gelänge, O-Töne von Jaco einzufangen, würde Bill Barnes sie senden. Er hatte mir eine Umhängetasche mit einem Aufnahmegerät mitgegeben. Jetzt las ich von Jacos Vorliebe für italienische Gemüsesuppen, dass er seit einer Tour mit Joni Mitchell begeistert jongliere und dass Joni Mitchell ihn das Gesicht des Mannes auf dem Mond genannt habe. Manchmal würde Jaco tagelang nicht üben, dann mehrere Stunden ohne Unterbrechung. Er spiele zu Hause unverstärkt, aber immer, als sei es das Konzert seines Lebens. Auch vom Urantia-Buch las ich, einer religiösen Offenbarungsschrift, die Jaco als schmächtiger Junge in Florida nicht aus der Hand gelegt hatte. Dort hieß das Paradies Havona. Und für Heavy Weather, sein erstes Album mit Weather Report, hatte er einen gleichnamigen Song komponiert, den ich über alles liebte. Auf der Zugstrecke lagen Eis und Schnee, die sich, je näher wir Südtirol kamen, zu hohen Schneewehen auftürmten. Bill Barnes hatte mir ein Exemplar des Urantia-Buchs in die Umhängetasche gelegt, das ich jetzt entdeckte. Die seltsamsten Begriffe schwirrten mir durch den Kopf. Nebador, das lokale Universum, in dem sich die Erde befand. Orvanton, das mächtige Zentraluniversum. Auf dem Buchdeckel war das Urantia-Logo zu erkennen. Drei hellblaue konzentrische Kreise. Und das Gegensymbol des Luzifer, der erfolglos gegen den Erzengel Michael rebellierte. Ein schwarzer Punkt mit umgebendem rotem Kreis. In Bozen war es eiskalt. Ich wärmte mich im Gebäude der Station auf. Dann folgte ich der Via Laurin, bog in die nächste Straße ein und stand vor dem Haus der Kultur. Ich lief ein paar Runden, bis die Konzerthalle öffnete. Kein Mensch war zu sehen. Ich ging weiter, als ich einen Typen mit Baggypants, hellblauem Pullover und einer Baseballcap der Phillies entdeckte, der einen E-Bass umgeschnallt hatte. Er ging mitten auf der Straße und spielte ein paar Läufe durch. Ich hörte ein Kratzen auf dem Griffbrett und seine Stimme. Ich schaltete das Aufnahmegerät ein und folgte dem Typen. Viel zu lange auf Tour. Michael Brecker will mir keine 400 Bucks geben und ich habe schon $700 an diesem verdammten Club gezahlt. Kapierst du es? Er hatte mich auf der Via Scilia entdeckt. Es war Jaco. Nicht nur sein Bassspiel wies ihn als John Francis Pastorius III. Aus. Die Dinge, die er beim Üben sagte, klangen nach einem waschechten Yankee, der zurück nach Fort Lauderdale wollte. Ich habe 4 wunderbare Kinder. Und ich bin nicht Jimi Hendrix. Ich rief dem Typen hinterher, aber er hörte mich nicht. Igor Strawinsky sagte mal, ein guter Komponist leiht nicht, er klaut. Oder er tat wenigstens so, als würde er mich nicht hören. Duke Ellington ist der Meister. Stattdessen kletterte er auf eine Mauer und lief die Via Scalia entlang. Schau, McLaughlin ist ein blödes Arschloch und der wird niemals swingen. Er hat meinen Vater runtergemacht, also kann ich das sagen. Hey Junge, ich habe 2 Ehefrauen, frag nicht nach mir. Dann machte er einen Satz von der Mauer und landete mit beiden Füßen auf der Straße. Noch 3 Schritte bis zur Warner. Ich denke an gar nichts. Ich habe vergessen, wie man überhaupt denkt. Jacko schlitterte wie ein Eisläufer aus und trottete zum Bühneneingang, durch den er verschwand. That's great. How do you like it in there? That's unbelievable. That's actually it, man. We got the tempo. Ich habe dann auch mal als Bassist gespielt, weil das immer Jobs waren, die zu bekommen waren. Dann habe ich auch aus dem Real Book gespielt und dann kam er ab und zu vorbei und sagte, do you mind if I play? Bitte. Und das war dann für alle natürlich toll und für mich eine Unterrichtsstunde. Er war ein ganz, ganz großer Fan von den Beatles, konnte jedes Lied spielen. Und dann habe ich ihm mal dieses Lied Blackbird aufgeschrieben und zum Geburtstag geschenkt. Und das hat er dann später auch auf seiner Schallplatte mit verewigt. Oh Bernie, danke. Best people, best friends. I miss your ass. Take your time. Notenschlüssel und dann steht nochmal Yo, Jaco. Und in diesem Theater ein super altehrwürdiges, schönes Theater, ich glaube mit Logen und so weiter. Hat dann der Pastorius sich gedacht, okay, das war jetzt einmal ein Stück von Pirelli und ich gebe jetzt Vollgas. Dann hat er gleich mal irgendwas zum Solieren angefangen und die Leute sind schon ausgezuckt und haben schon bei den ersten Tönen, die allein gespielt haben, schon applaudiert und haben schon geschrien. Das Haus der Kultur war ein altes Theater und bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich wollte mich mit dem Aufnahmegerät in die Menge schleichen, als Jacko die Bühne betrat. Er sah nicht gut aus. Seine Haut war aufgedunsen. Seine Fingernägel schauten über die schwieligen Fingerkuppen. Jacko pflegte seine Fingernägel akkurat, hatte ich gehört. Er trug immer einen Nagelknipser in der Tasche. Waren sie zu lang, ging sein unnachahmlicher Sound verloren. Am meisten wunderte mich, dass er einen bundierten Bass spielte. Der Fender Jazz-Bass, der wie eine zweite Haut zu Jacko gehörte, wo war er? 2 Musiker folgten Jacko. Ich drückte den Aufnahmeknopf. Tomas Barroso on drums from Vienna. My name is John Francis Anthony Pastorius III. Das Theater leerte sich. Ich trottete durch den Frost zur Station zurück. Ich war verwirrt. Das Jaco Pastorius Trio hatte ein Rockkonzert abgeliefert. Sie hatten Purple Haze von Jimi Hendrix gespielt. Jacos Weg nach Havona führte über laute Feedbacks und ich hatte sie auf Band. Ich würde es meinem Freund Steven vorspielen und Bill Barnes. Ich steckte das zerknitterte Blatt ein. Nach dem letzten Song hatte ich Jaco um ein Autogramm gebeten und ihm meine Telefonnummer notiert. Ich wollte ein Interview oder eine Bassstunde. Er bekritzelte das Blatt mit einem dicken roten Edding und verschwand von der Bühne. An diesem Tag hatte ich Jackos Welt betreten und wieder verlassen. Ich bin der Michael Kersting, Schlagzeuger ursprünglich aus Stuttgart und schildere jetzt meine Erfahrungen und meine wahnsinnige Zeit mit diesem Giganten der Jazzmusik. Abends um 11 klingelt das Telefon und das ist der Jan Janke dran. Ja, Michael, kannst du kommen morgen nach Linz? Gehst du auf Tour mit Jaco? Und ich so, wie jetzt? Ja, kommst du morgen. Morgen Abend spielen wir in Linz. Und ich so, wow, kommt ein bisschen kurzfristig, aber okay, mach ich. Ich fahre nach Linz, komme da abends, das war ja im März. War es nicht dann um 5 oder um 6, als ich ankam, schon dunkel. Und stehen dann so auf dem dritten Gleis in Linz auf dem Bahnhof und da ist halt niemand da. Und ich hatte eigentlich auch keine Adresse, nur so ein Hotelname oder so. Ich dann halt doch Taxi genommen, Schlagzeug rübergeschleppt mit dem Taxi, ja, bring mal ins Hotel, bezahlt. Und der kam dann praktisch um 7:30 in die Halle, also dann auch ohne Soundcheck, nur, hey Jaco, great und so, ja, was spielen wir eigentlich? Ja, Medley. Jimi Hendrix Medley, James Brown Medley, Weather Report, seine Nummern. Und dann sagt er, ja, we start with Black Market. Und dann sage ich, hey, Jaco, da ist ein 15er in der Mitte. Und ich weiß nicht mehr, ist das 7/8, also 7/8, 8/8 oder 8/8, 7/8 und so. Und dann sagt er halt so, how should I know? Just play it. Auf der Zugfahrt nach Heidelberg kam mir alles wie ein Traum vor. Ich konnte nicht glauben, dass ich morgen wieder in der Schule sein würde. Ich hatte Jaco in Bozen getroffen, nachdem ich ihn in Stuttgart verpasst hatte. Mit Spannung schaltete ich das Band an. Etwas war mit ihm geschehen. Jacos Stimme klang blechern und riss immer wieder ab. Bei Teen Town stotterte das Band, als habe es Tut geschnupft. Das Schlimmste? Der Bass fehlte. Ich würde Bill Barnes Rechenschaft ablegen müssen. Zum Trost nahm ich Jacos Autogramm hervor. Erst jetzt sah ich, es war über einen Artikel aus Bill Barnes Pressemappe geschrieben. Ich hielt das Blatt gerade, dann quer und las Jacos große Buchstaben. Die Zeit, 20. Oktober 1978. Wenn man den Begriff Wetterbericht, den man nach diesem Sommer so gern verdrängen möchte, ins Englische und ins Musikalische übersetzt, verliert er seinen verregneten Schrecken. Who? Denn Weather Report, diese amerikanische Jazzrock-Gruppe, verbreitet ein Klima des Wohlbehagens, lud aber auch bei ihrer gerade beendeten Deutschland-Tournee und mit ihrer letzten Schallplatte Mr. Gone zum Nachdenken ein. Loves? Der Gruppensound dominiert und am empfindlichsten hat darunter Wayne Shorter zu leiden, dessen beseeltes Tenor in den elektronischen Fluten manchmal völlig untergeht. You. Profilieren kann sich der blutjunge Bassist Jaco Pastorius, dessen Art wie eine Rothaut über die Bühne zu schleichen und wahre Kriegstänze aufzuführen, auf das Rhythmische mächtig abgefärbt hat. Jaco. Believe it or not, and this is no funny shit at all, I never listen to bass players. I just listen to music. War ab und zu mal so, dass er dann mit Ingrid Essen war und ich habe geübt, da das nennt man Patio, im Vorraum von Raum. Dann haben die, sag mal, stundenlang, als sie zurückkamen, da gestanden, haben mir zugehört, ich wusste es nicht. Dann haben wir zusammen Bach-Invention gespielt. Er hat den unteren Part gespielt und ich den oberen, das einfach so als haben öfter gemacht, um fit zu bleiben, in Noten lesen. Und auch, weil wir beide Bach-Verehrer waren. Also ich hatte auch zu der Zeit total Bela Bartok-Sachen studiert, so ein Buch dabei gehabt, so Orchester-Arrangements und so. Ich habe gesagt, hey, Jaco, what you reading? Hey, it's Bartok, it's arranging lessons and I like the way he writes and it's very interesting, it's stuff I do similar. Dann selber musste er eingestehen, dass er, sagen wir mal, nicht auf dem Höhepunkt der technischen Möglichkeiten war, die er vorher mal hatte. Dazu bedarf es für jeden sagen wir mal, 6-7 Stunden Arbeit. Die Zeit hatte er nicht, weil er sich auch anders orientiert hatte. Er wollte einfach komponieren und seine Vision, die er hatte, umsetzen. Und leider hat er es nie ganz geschafft. Mein Vater holte mich vom Heidelberger Bahnhof ab. Er grinste verschwörerisch. Who loves you, Jaco? Ich solle mir nichts darauf einbilden. Eine Floskel unter Freunden wie Who loves you, Steven. Jaco hätte das auch auf eine normale Autogrammkarte geschrieben. Zu Hause nahm ich meinen Bass in die Hände. Ich war erstaunt. Er lag wie Blei um meine Hüften. Meine Fingerkuppen schmerzten unter dem Druck der Stahlsaiten. Ich musste jeden Ton aus dem Holz schlagen. Sie waren auch Konzerten, wo leider Gottes, wo halt nicht so in Shape war. Ne? Da hat er getrunken 2 Tage lang. War es halt weniger reizvoll, würde ich sagen. Der hat ganz einfach, weil das Auto langsam gefahren ist, ich glaube, es war Neapel, diese Seitentür aufgerissen, ist rausgesprungen, hat die riesen Jaco Pastores-Plakate, also Ganzbogenplakate, gesehen, rennt raus zum Gehsteig. Die nächstbeste Person, die er gesehen hat, war, glaube ich, irgendeine Frau, hat er angepöbelt und hat gesagt, hey, you know who is this? Hat aufs Plakat gezeigt, that's Jaco Pastores, you know, that's me. Ganz laut auf sie eingeredet. Und es ging für mich damals schon Hand in Hand. Ich glaube, den Film über Wolfgang Amadeus Mozart hat es schon vorher gegeben, mit dem Titel Amadeus, glaube ich. Und für mich ging das eben Hand in Hand mit einem anderen Künstler, der zu einer ganz anderen Zeitepoche gelebt hat, der aber auch intensiv leben wollte, der dem Leben alles Mögliche abverlangt hat, der Musik und Leben verknüpfen wollte und natürlich daran scheitern musste, weil er darin alleine geblieben ist. Es ist halt so, die anderen leben dein Leben nicht mit dir mit. Und wir haben eigentlich auch den Umständen entsprechend, das muss man immer dazu sagen, ein ganz gutes Konzert hingelegt, weil der Jaco hat nie vorher gesagt, was wir spielen. Das war einfach immer auf der Bühne erst, also es gab keine Setlist und das ist natürlich so ein bisschen anstrengend so auch. Ich habe immer Orange geschält und gesagt vom Konzert so, das musst du jetzt ätzen. Entschuldige, das musst du jetzt essen. Und er hat dann auf deutsche Parodie gemacht und hat irgendwie den Soldaten gemimt und gesagt, jawohl, und hat auch die Orange brav gegessen. Also es war eine wahnsinnig schöne Frau, die ist ja so Deutsch-Japanerin gewesen. Das war sicher 50% gut, dass sie dabei war, weil sie Jaco den Rücken gestärkt hat. Aber der war auch schon ein bisschen so ein eifersüchtiger Mensch. Wir gehen auf die Bühne und spielen Reza und dann will er halt Donali spielen und kann es nicht spielen, weil er da war davor der Fight mit der Teresa und die hat ihm auch eine Flasche über den Kopf geknallt und er hatte dann so ein versifftes T-Shirt an, weißt du, war so richtig, also der war down. Und geht dann auf die Bühne, will aber wieder den großen Zampano spielen und die Leute buhen. Und er dreht sich um und läuft zu mir und sagt, Michael, what's happening? Und dann sage ich, Jaco, you play like shit, you're fucking drunk. It's awful. Und er so, weißt du, er ist so sauer natürlich und dann guckt er so und dann lacht er und sagt so, you're right. Und dann war halt die Pause und dann kommt er halt auch her, weißt du, nimmt mich in den Arm und sagt, sorry, man. Und dann sage ich, dann mach's einfach nicht mehr. Don't do it. Weißt du, du bist der größte Bassist aller Zeiten. Wir müssen einfach gut spielen. Wir müssen wach sein und nüchtern sein. Und das hat er zum Beispiel alles angenommen, weißt du? Das war ein alter VW-Bus mit 3 Reihen. Der Jaco saß immer ganz hinten. Und da fuhren wir auf der Autobahn. Er war effektiv und unausstehlich. I'm the greatest. I don't need you. Und war Schimpfwörter. Da ist der Fahrer nicht verschont geblieben. Der hat alle eigentlich angeschrien, muss man sagen. Dem Busfahrer halt, dem war das dann irgendwie too much. Der ist dann auch ausgeflippt, fuhr einfach rechts ran und hat dann halt den Jaco rausgeschmissen im Prinzip. Dann ist er raus. Und ich stand da im Feld. Ich war sprachlos. Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen, bist du verrückt. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Dann sind wir weggefahren. Und dann hat er das aber original gemanagt, auf der Autobahn ein Auto anzuhalten und über diverse Kanäle und Pfade nach Wien zurückzukommen und dort auf die Botschaft zu gehen. Er wurde allerdings sogar ausgeraubt. Also die Typen, die den mitgenommen haben, die haben dann sein Geld und seinen Pass. Und er war dann praktisch auf dem American Embassy und hat dann die Sachen geholt. Und er hat dann angerufen und konnte dann einen Gig nicht mitspielen in der Schweiz, in Vivi, wo wir dann als nächstes hinfuhren. Das Telefon in unserem Wohnzimmer klingelte. Ich bin's, Jaco. Du warst auf dem Konzert. Der Junge mit dem Urantia-Buch. Kannst du mir Tut besorgen? Michael Brecker will mir keinen Cent mehr zahlen und die paar Bucks für die Europatour sind bei meinen Ehefrauen. Steck in der Scheiße. Ich rufe aus Wien an. Ein paar Typen haben mich mit meinem Auto mitgenommen. Sie waren nett, aber dann haben sie mich ausgeraubt. Ich bin auf der amerikanischen Botschaft. In 3 Tagen spielen wir in Dortmund. Da machen wir das Interview. Und denk an das Tut. Noch 3 Schritte bis zur Warner, weißt du? Das fehlende Blatt in Bilbans Pressemappe. Jaco hatte es mir am Telefon ausgehändigt. 1982 hatten sich Weather Report aufgrund seiner Probleme mit Alkohol und Tut von ihm getrennt. Wenn Jaco im 7th Avenue South auftauchte, schrillten bei allen Musikern die Alarmglocken. Jaco stürmte auf die Bühne und spielte Songs von Led Zeppelin. A little bit faster than what we did before, but definitely slower than last night. Der 22. März 1986 war ein Sonntag. Auf der Zugfahrt nach Dortmund blätterte ich das Urantia-Buch durch. Bill Barnes verstand es so wenig wie ich. Euer kurzer Aufenthalt als Sterblicher auf Urantia, der Sphäre eurer Kindheit, ist nur ein einzelnes Glied. Das allererste in einer langen Kette, die bestimmt ist, sich durch Universen und ewige Zeitalter zu erstrecken. Ein dünner Stoff war zwischen dem Urantia-Buch und der Wirklichkeit gespannt. Waren es wirklich nur 3 Schritte bis Havona? Ich wollte Jaco helfen, den Weg zu finden. I was in a band, like a funk rock band, you know, play rock and roll, a lot of rhythm and blues. All the hits. I was playing drums and I had broken my wrist very bad playing football. And the bass player in the band, you know, he wanted to split. So I just went to the bass. I went from drums over to bass, that was it. I was playing the bass within a week. Dance on the roof with ghosts of chivalry. Blind as a blind, as a blind, as a blind. Eine Frau namens Ute rief auf Jazz Talk an. Später erfuhr ich, dass sie an Jacos Sterbebett stand. Bill Milkowski, ein amerikanischer Journalist, hatte 10 Jahre nach Jacos Tod eine Biografie über John Francis Pastorius III., den besten E-Bassisten der Welt, geschrieben. Und darin wurde auch die mysteriöse Deutsche erwähnt. Ute behauptete an diesem Tag auf Jazz Talk, Jaco sei ihr im Traum als Schäfer erschienen. Dann sagte sie ein paar Dinge, die Bill Barnes nicht verraten hatte. Jacos Vorfahren hatten vor 300 Jahren im Elsass gelebt. Sein Großvater war Deutscher gewesen und nach seiner Auswanderung Trommler in einem Armeekorps in Pennsylvania. Von seiner Mutter hatte Jaco die finnischen Backenknochen und seine weit auseinanderliegenden Augen. Sein Vater war ein umherstreifender Jazzsänger mit wechselnden Engagements. Ute habe eine Familienaufstellung gemacht. Sie müsse Jaco dringend sprechen. Die Anruferin in Bilbans Sendung wollte Jaco den Weg nach Hause zeigen. Ich hatte plötzlich Konkurrenz. Er hat sich aber auch beschwert, er hat gesagt, ich hatte keine Jugend. Hat er irgendwann mal in einer Depressionsphase eingestanden. Das hat ihn sehr bedrückt, sagen wir mal, als kleines Kind natürlich, die Auseinandersetzung der Eltern. Als er 10 Jahre alt war, haben sie sich endgültig getrennt. Das hat ihn sehr verletzt. Aber er hat mir effektiv gesagt, dass seine Vorfahren von... hat Alsace Lorraine gesagt. Er war stolz darauf. Sagte ich, ja, ich bin ja auch eigentlich ein Deutscher und hier meine Frau ist deutsch und dies, obwohl, aber er war im tiefsten Inneren, war er doch ein Patriot. Und dann aber diese Deutschlandtour, wo wir dann in Dortmund und Köln und nochmal in Münster genau gespielt haben, da war er dann wieder da und war total fit. Die naive Gestalt des Mowgli aus Rudyard Kiplings Roman Dschungelbuch als Metapher für Leben und Wirken des Jaco Pastorius trägt, sei einmal dahingestellt. unbestritten ist, dass er der Evasist der 70er Jahre war, der als Mitglied der Gruppe Weather Report seinem Instrument bis dato unerhörte Klänge entlockte und damit rund um die Welt eine ganze Generation von Evasisten prägte. Geboren wurde er 1951. Er starb ausgebrannt und drogensüchtig unter tragischen Umständen am 21. September 1987. Das nun folgende Konzert wurde am 22. März 1986 in der Dortmunder Diskothek Live Station aufgezeichnet. Mein Name stand in dicken roten Buchstaben auf der Gästeliste der Diskothek. Jaco hatte an mich gedacht. Ich musste nicht viel tun, um das Aufnahmegerät vor der Kälte zu schützen. Die Live Station lag nur 50 Meter vom Bahnhof entfernt. Gerade testete der Schlagzeuger die Lichtanlage aus, die im Rhythmus der Bassdrum aufleuchtete. Ich hielt nach Jaco Ausschau, der am Bühnenrand mit einem weißen Hemd und einer Krawatte auftauchte. Er trug einen buntlosen Bass, der ein Nachbau seines eigenen Basses zu sein schien. Ich eilte auf Jaco zu. Er führte mich backstage, wo ich ihm die erste Frage stellte. Dortmund, Live Station, Backstage, 22. März 1986. Okay. Du hast die Buntstäbe selbst aus deinem Bass entfernt. Mit was hast du die Löcher gefüllt? Duratide-Füllmasse. Kannst du uns die Marke deiner Saiten verraten? Rotosound Swing Bass. Wo ist dein Fender Jazz Bass? Michael Brecker hat ihn diesem Club gegeben, dem ich 1000 Bucks schulden soll. Hast du eine Voreinstellung für die Lautstärke und die Höhen auf deinem Bass oder änderst du sie jedes Mal? Voreinstellung. Du benutzt ein Acoustic 361er Basssystem als Verstärker? Zwei 360er. Gehen sie live in das Mischpult oder spielst du über die Boxen? Beides. Hast du eine Übung, um das Vibrato meiner linken Hand zu verbessern? Nein. Spielst du auch Kontrabass? Manchmal. Du warst Schlagzeuger. Hat das deinen funkigen Anschlag bei Nummern wie Opus Pocus oder Barbary Coast beeinflusst? Ja. Sitzt deine Anschlaghand auf dem hinteren Tonabnehmer? Normalerweise. Du scheinst mit Daumen und Unterarm Druck auf deinen Bass auszuüben. Hilft es dir dabei, den Bass so hoch zu tragen? Ja. Wie viele Finger benutzt du bei diesen schnellen, funkigen Läufen? 4 links, 2 rechts. Nimmst du beim Anschlag die Fingerspitzen oder die Fingerkuppen? Fingerspitzen, manchmal Fingerkuppen. Als du Bassist werden wolltest, kauftest du dir erstmal ein paar Theoriebücher? Nein. Welche Übungen kannst du empfehlen? Alle Skalen und Arpeggios in allen Lagen und Tonarten. Charlie Parker, Bach. Okay, danke, Jaco. Du bist der Junge mit dem Tut. Ich habe dich aus Wien angerufen. Wir treffen uns später. Wann? In 2 Tagen am Kölner Dom. Ein Mann mit Sonnenbrille kam heran. Er winkte Jaco zu. Die beiden verschwanden im Flur. Als Jaco zurückkam, war er völlig verändert. Er tanzte wie ein gackerndes Huhn herum und rief seine Musiker auf die Bühne. Ich rannte in die Diskothek und drückte den Aufnahmeknopf. Das ist aber gut, das ist zum Beispiel so, dass der einfach auf der Bühne, wir gehen auf die Bühne und ich denke natürlich, wir spielen Black Market, der sagt, let's play Burger. Weißt du, so ging das einfach die ganze Zeit. Es hat mich jemand angerufen, ich glaube Betreiber von dem Club, in dem die dann in Dortmund gespielt haben. Wie, ist ein Pastorius? Ja, ich sag, wie bitte? Wo ist er? Ja, da und da, in einem bestimmten Hotel. Ich sofort angezogen, also war schon abends. Dann bin ich nicht so hotelgegeistert, war glaube ich auch kein Licht und habe überall gerufen, Jaco, Jaco. Und dann irgendwie war ich ziemlich weit oben in so einer hintersten Ecke, ruft Jaco und er, Bernie. Und dann kam er raus und war total happy, mich zu sehen. Und war total abgerissen. Und dann konnte ich ihm ein klein bisschen von dem wiedergeben, was er mir am Anfang unserer Begegnung gegeben hat. Also, dass er mich bei sich aufgenommen hat in Florida. Es war auch so, dass ich ab und zu einen guten Einfluss auf ihn hatte. Erstmal dadurch, dass ich selber kaum was getrunken habe. Ich habe auch nicht geraucht oder Drogen genommen. Zudem ist mein Geburtstag am 17.02. und seine Mutter Stephanie hat auch am 17.02. Und in gewisser Weise war ich Mother Bernie. Wir haben nicht viel unternommen, einfach nur Ruhe. Gab keinen Alkohol, außer kurz vor dem Gig. Da brauchte er einen Appetizer. Er hat sehr gesund gelebt, hat sehr oft in der Badewanne gelebt, gelegen, hat viel geschlafen, hat sich gefreut, dass es einen ordentlichen Haushalt gibt, ein Bücherregal, wo er dann auch die Gage versteckt hat. War einfach happy, eine Familie zu erleben. Er hatte weder Kleidung, noch ein Instrument, noch irgendwas. Ja, dann haben wir ihm das aus dem Bekanntenkreis besorgt, dass er vernünftig angezogen war. Er hat ordentlich was zu essen bekommen. Als er dann nachts ankam, hatte meine Frau gerade einen Rinderbraten, glaube ich, gemacht. Und er macht den Topf hoch. Nein! Dann hat er erstmal die ganze Soße ausgelöffelt. Das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ich rief Bill Barnes an und fragte ihn, was ich tun solle. Das Aufnahmegerät solle ich behalten. Neues Bandmaterial müsse ich unterwegs besorgen. Er werde alles von Jaco senden, was ich kriegen könne. Dann erzählte ich Bill Barnes vom Konzert. Als Jaco Purple Haze gesungen habe, habe er für einen kurzen Moment gelächelt. Jaco werde mir im Tourbus vom Licht und Schatten in seinem Leben erzählen. Ich sei mir sicher. Es war der letzte Abend von Luxor und er sollte quasi abgerissen werden. Und da stand ein dicker Hammer und Jaco sagt, geh du schon mal zum Auto, ich komme gleich nach. Dann hat er sich den Hammer genommen und hat da Wände eingeschlagen. Und zwar wie ein Berserker. Der Vorschlag kam von Steffi Stephan, Bassist von Lindenberg und später Maffei, dass Jaco bei ihm ein Jahr lang wohnt. Zum Beispiel hat er Eric Burden, der ja auch stark alkoholabhängig war, hat, glaube ich, anderthalb Jahre bei Steffi Stephan auf dem Land gewohnt und hat sich darüber regenerieren können. Und das hat er dann auch dem Jaco vorgeschlagen. Jaco hat vielleicht drüber nachgedacht, ganz kurz, aber er war doch zu sehr in seinem New York Ding verfallen. Brother, don't lie any more than you and I. The things we define as lost or forgiven. Ich traf Jaco vor dem Kölner Dom, wo er mit einem Instrumentenkoffer auf mich wartete. Er wollte zu Fuß nach Straßburg, dort war das nächste Konzert. Jaco hatte nichts von seiner charismatischen Persönlichkeit eingebüßt. Er wanderte mit Jonglierbällen herum und erzählte von seiner Freundin Theresa, die in die USA zurückgeflogen war. Ich zeigte ihm meine Ausgabe des Urantia-Buchs. Ich dachte an Ute und ihren Traum. Hatte sie Jaco schon gesprochen? Jaco drückte mir ein Blatt in die Hand und rannte grinsend los. 5 Gedanken in roter Tinte. Ich steckte das Blatt ein. Ich packte das Aufnahmegerät, stellte auf Aufnahme und lief ihm nach. Jaco kletterte eine Böschung hoch. Ein kurzer Augenblick und er war verschwunden. Niederkassel, Schneefelder am Rhein, 24. März 1986. Jaco? Ich klopfte den Schnee von meiner Kleidung. Vollendete Stille, die nur vom frostigen Hauch meines Atems unterbrochen wurde. Ich suchte Jaco. Da erkannte ich eine Gestalt, die über die schneebedeckten Felder ging. Der nächste Ort hieß Reit. Ich holte Luft und stieß eine Wolke aus eisiger Kälte aus. Jaco hatte die ersten Häuser von Reit erreicht. Er wollte nach Fort Lauderdale zurück. Aber das war der falsche Weg. Ich rannte so schnell ich konnte. Immer wenn ich ein kleines Stück an Jaco herankam, legte er an Tempo zu. Dabei redete er in seiner breiten Yankee-Sprache vor sich hin. Jaco gab mir das Interview, das er mir versprochen hatte. Jaco, warte doch! Komm mit! Noch 3 Schritte bis zur Wohnung! Jaco! Ich hatte das Reinknie umrundet, als Jackos Gestalt am Himmel über Reit verschwand. Ich hatte den Kampf gegen Superman verloren. Was soll ich dir sagen? Musik ist das Einzige, das die Welt zusammenhält. Der Kleine ist in meinen Händen. Ich bin Punk aus Florida. Ich kann Rock'n'Roll spielen und ich kann Jazz. Ich kenne viele Menschen, die beides können. Ein Journalist sagte mir, wo Rock und Jazz meiner Meinung nach hingehen. Ich bin Punk aus Florida. Ich kann Rock'n'Roll spielen und ich kann Jazz spielen. Ich kenne nicht viele Menschen, die beides können. Ein Journalist fragte mich, wo Rock und Jazz meiner Meinung nach hingehen. Ich sagte nach Fort Lauderdale. Da werde ich am Montag sein. Wenn du willst, dass etwas klappt, tu es selbst. Das Geheimnis meines Sounds? Du musst den Bass auf den Boden werfen. Dicht genug für Jazz, verstehst du? Erlaube deiner rechten Hand den Hals hinaufzuwandern, um verschiedene Töne zu spielen. Musiker sind die besten Typen auf der Welt. Ich bin nicht hier, um ein richtiges Bewusstsein zu verbreiten, sondern um ein paar Höschen nass zu machen. Ich mag Sänger. Ich habe Tony Bennett, Frank Sinatra, James Brown, Otis Redding gehört. Der menschliche Sound in meinem Spiel, er kommt von den Sängern. Als ich ein kleines Kind war, hörte ich Schallplatten auf einem kleinen Spieler, den ich bei einem Rice Krispies-Wettbewerb gewonnen hatte. Es war ein Kinderplattenspieler. So konnte ich den Bass niemals hören, nur die Melodie. Also habe ich das, was ich hörte, auf dem Saxophon oder auf dem Klavier nachgespielt. Ich wusste nicht, dass es eine Grenze gibt. Im Übrigen wollen die Leute, dass du dich jede Nacht zu Tode feierst. Es ist das einzige Mal, dass sie dich sehen. Sie verstehen nicht, dass du das jede Nacht machst. Sie verstehen nicht, wenn du nicht in der Stimmung dafür bist. Ich komme nach Hause und meine Freunde denken, ich bin reich. Ich bin ärmer als sie. Meistens haben sie feste Engagements. Würde ich auch gern haben. Festes Engagement in Fort Lauderdale. Warum muss ich nach Japan oder Deutschland fliegen? All meine Freunde müssen 2 oder 3 Mal im Jahr nach Japan fliegen, um über die Runden zu kommen. Als ich in meinem Zimmer ohne Verstärker übte, beschwerte sich meine Mutter, dass ich zu laut sei. Heute ist sie stolz auf mich. Sie erzählt allen Leuten, sie hat mich dazu gebracht, jeden Tag zu üben. Und sie ist der Mensch, der mich am meisten beeinflusst hat. Hörst du? Stephanie Catherine Pastorius. Weil sie mich dazu gebracht hat, ich selbst zu sein. Auch wenn sie nicht wollte, dass ich Musiker werde. Ich habe alles in den Clubs gelernt. Ich habe gute Musik gehört, das ist alles. Mein ganzes Leben lang habe ich Musik gehört. Meine Familie löste sich auf, als ich ein Kind war. Mein Vater ist Sänger. Er arbeitet immer noch. Ich habe meinen Vater schon als Baby singen gehört, also liegt's bei mir in den Genen. In Fort Lauderdale habe ich mit den Temptations gespielt, mit Nancy Wilson, Johnny Carson, Bob Hope, mit jedem. Komiker, Showkonzerte. Dort habe ich meine Musik gelernt. Ich habe einfach jeden Gig mitgemacht. Das ist meine Musik, Punk-Jazz. Dort, wo ich herkomme, ist es egal, welche Musik du spielst. Jeder da unten lebt ganz einfach. Florida hat einen eigenen Sound. Ich kann ihn hören, wenn ich da unten bin. Das Wasser im Karibischen Meer ist anders. Wir haben keine besonders hohen Wellen, außer wenn ein Hurricane kommt. Dann musst du aufpassen. Wenn ein Hurricane kommt, geht's wilder zu als überall sonst. Eine Menge Musik von da unten ist genauso. Der Beat ist entspannt, selbst wenn es ein ungerader Takt ist. Er wird dich einnehmen, bevor du es merkst. Plötzlich bist du mitgerissen. Ich habe nie viel Geld gehabt, deshalb musste ich arbeiten. Und ich lernte schnell. Ich habe immer große Ohren gehabt. Es geht um so viel mehr als nur um die Noten. Ich meine, ein Schimpanse könnte das spielen, was ich spiele, rein körperlich. Aber es geht weit darüber hinaus. Wenn du spielst, spielst du um dein Leben. Meine Familie ist mein größter Einfluss auf mein Leben und auf meine Musik. Als meine Tochter geboren wurde, hatte ich $700 für die Krankenhausrechnung gespart. Das war 1 Monat, bevor sie zur Welt kam. Also ging ich los und kaufte einen Verstärker. Ich brauchte ihn. Wir brauchten ihn. Ich spielte um mein Leben und ohne einen guten Verstärker würde mich niemand hören. Als sie geboren wurde, hatte ich $500 durch Gigs zurückgeholt. Das war eine Entscheidung, die mir vom Leben gestellt wurde. Etwas geschah, als meine Tochter geboren wurde. Ich hörte auf, Musik zu hören oder Jazz-Zeitschriften zu lesen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Es war nicht schlecht, deshalb ist mein Sound anders. Mein neues Ich sagte mir, es ist Zeit für eine neue Musik. Es gab keinen Grund mehr, Platten anzuhören. Ich kannte jede Musik, ich kannte die Grundlagen. Jetzt musste ich Musiker werden. Meine Tochter brachte mich auf all das, weil sie von mir abhing. Und ich wollte sie nicht enttäuschen. Die erste Jazzplatte, die ich hörte, war Max Roach mit Kenny Dorham und Hank Mobley. Ich erinnere mich nicht mehr an den Bassisten. Die Platte war alt und zerkratzt. Ich konnte den Bass nicht hören. Alles, was ich hörte, waren diese Melodien. Also habe ich sie auf dem Bass gespielt, ohne mir was dabei zu denken. Mit 15 konnte ich die meisten Bird-Songs spielen. Nur die Melodien. Ich habe mich nicht mit den Solos abgegeben. Ich kapierte, Junge. Das war zu persönlich. Musiker sind Sänger. Sie können an den Strand gehen, eine Runde schwimmen und dabei Musik machen. Nimm Hubert Laws, der auf meinem Debütalbum Piccolo Flöte spielt. Das Ding ist winzig. Er kann es in seine Hosentasche stecken und all diese Musik damit machen. Das liebe ich an der Musik. Sie ist immer da. Hörst du? How much more tape we got? Das war dann in 87. Da sollte er irgendwo spielen. In Palm Beach oder West Palm Beach. Und dann sind wir da zu so einem Lokal hingefahren. Und das hörte sich auch an wie Jaco. Und Jaco hat aber nicht gespielt. Das war der Kevin Kaufmann, der auch einer der eifrigsten Jaco-Klons war. Und ihn sehr gut imitieren konnte. Und Jaco war aber nicht da. Und dann bin ich mit Ingrid bis in die Straße lang gegangen. Es war eine vielbefahrene Straße. Und dann haben wir ihn auf der Gegenseite gesehen. Da kauerte er in seinem Hauseingang, quasi in seiner Fotostellung. Dann bin ich und Ingrid hingegangen. Hey, Jaco, wie geht's und so weiter? Alles gut? Ja. Und dann haben wir ihn irgendwie gestreichelt und nach einer Zeit stand er auf und sagte, schön, dass ich euch kennengelernt habe. Ist aufgestanden und über die vielbefahrene Straße einfach so rüber. In der Nacht, wo er erschlagen worden ist, da hat Carlos Santana in Fort Lauderdale gespielt. Jaco war im Auditorium und wollte in seiner Begeisterung mit auf die Bühne. Weil er kannte ja Carlos und die ganzen Musiker. Und die haben ihn aber nicht gelassen, beziehungsweise die Leute, die davor standen, haben ihn, was weiß ich, zurückgedrängt. Und er dann ist dann ziemlich enttäuscht, zu Fuß, also das war Sunrise Musical Theater. Das ist ganz schön weit draußen. Und dann ist er zu Fuß zu diesem Club gegangen, wo er dann erschlagen wurde. Fünf Gedanken in roter Tinte. Als ich 3 oder 4 Jahre alt war, erwischte ich mich selbst beim Lügen. Das war der Moment, in dem ich begann, an mich zu glauben. Pragmatisch mit dem Wahnsinn umgehen. Ich habe keine Konkurrenz, da ich mit niemandem konkurriere. Wenn ich schöpferisch bin, versuche ich nicht nachzudenken, sondern mich zu konzentrieren. Jaco Pastorius Gang durch den Schnee von Reit nach Havona. Über die letzte Tournee einer Jazzlegende. Feature von Jan Decker. Mit Musik von Jaco Pastorius, Joni Mitchell, Weather Report, dem Ira Sullivan Quintett und anderen. Und mit Originalmusik von Cat Frankie. Im Originalton Bernd Adamkiewicz, Birelli Lagren, Jaco Pastorius, Thomas Börritsch, Michael Kersting und andere. Mit einer Originalnotiz von Jaco Pastorius. Quelle www.jacop.net/message.html. Es sprachen Marianne Funk, Simon Jäger, Cat Frankie. Bass Derek Shirley. Ton Thomas Monajan. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Ingo Kottkamp. Es ist gut, in großen Buchstaben und mit einem dicken Stift zu schreiben, weil man weniger Worte braucht. Jaco. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.